Упражнение 8, страница 152. А. Will Kurt einen Sprachkursus besuchen? Ja, will einen Sprachkursus besuchen. Will Robert Verkäufer werden? Will Martha die Vorlesungen des Professors besuchen? Will Lena nach Hause mit dem Bus fahren?